Paragraph 40, Übung 1a. Üben Sie den Komparativ wie in folgendem Beispiel. Sprich bitte laut. Gut, ich werde jetzt lauter sprechen als bisher. Jetzt sind Sie an der Reihe. Schreib bitte schnell. Gut, ich werde jetzt schneller schreiben als bisher. Sprich bitte deutlich. Gut, ich werde jetzt deutlicher sprechen als bisher. Rechne bitte genau. Gut, ich werde jetzt genauer rechnen als bisher. Hör bitte gut zu. Gut, ich werde jetzt besser zuhören als bisher. Sei bitte leise. Gut. Ich werde jetzt leiser sein als bisher. Lauf bitte langsam. Gut, ich werde jetzt langsamer laufen als bisher. Bediene bitte freundlich. Gut. Ich werde jetzt freundlicher bedienen als bisher. Arbeite bitte sorgfältig. Gut. Ich werde jetzt sorgfältiger arbeiten als bisher. Fahr bitte vorsichtig. Gut, ich werde jetzt vorsichtiger fahren als bisher. Sei bitte ordentlich. Gut, ich werde jetzt ordentlicher sein als bisher. Üb bitte viel. Gut, ich werde jetzt mehr üben als bisher.